Okay, turn with me to Luke chapter 10. Blättern wir zu Lukas Kapitel 10. And we'll pray. Und dann beten wir. Father in heaven, we pray to you tonight. Vater im Himmel, wir beten zu dir heute Abend. In light of what has happened in Southeast Asia. Im Angesicht dessen, was in Südostasien passiert. And we pray. Und wir beten for these people. Für diese Menschen. Who have survived. Die überlebt haben. And that relief could come to them quickly. Dass sie schnell Hilfe bekommen. We pray for those who might be trapped but still alive somewhere. Wir beten für die, die irgendwo eingeschlossen sind, aber noch leben. Father, we pray for governments. Vater, wir beten für Regierungen. That you would touch their hearts to be generous. Dass du ihre Herzen bewegst, großzügig zu sein. And that you would move across the world in organizations. Dass du die Herzen von Menschen in Organisationen auf der ganzen Welt bewegst. Such as churches, Lord. Zum Beispiel in Gemeinden, Herr. To take this opportunity to express the love of God toward these people. Diese Gelegenheit zu nutzen, um die Liebe Gottes den Menschen gegenüber auszudrücken. We pray that you bless these words. Wir beten, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Luke chapter 10, starting with verse 25. Lukas Kapitel 10, Vers 25. And behold, a certain lawyer stood up and put Jesus to the test, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? He had the right question with the wrong motive. Er hatte die richtige Frage mit dem falschen Motiv. This is the question we want to be asking today. Heute wollen wir die Frage stellen. What can we do? Was können wir tun? Not so much why did it happen. Nicht so sehr warum ist das passiert? We see amazing devastation on television. Wir sehen im Fernseher unglaubliche Zerstörung. 9 regions have been devastated at the same time. 9 Regionen sind zur gleichen Zeit zerstört worden. And it's going to be the greatest relief effort, I believe, ever to reach these people. Und diesen Leuten zu helfen wird der größte Hilfseinsatz jemals sein. And we want to be asking ourselves, what can we do? Und wir wollen uns jetzt die Frage stellen, was können wir tun? We want to put the questions, why did it happen, on the side for now. Wir wollen die Frage, warum ist es passiert, zur Seite lassen im Moment. And just be in prayer. Und in einer Gebetshaltung because sein. The time is short. Weil die Zeit ist knapp. And there's a lot to do. Und es gibt viel zu tun. Verse 26. Vers 26. And he said to him, what is written in the law? How does it read to you? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? And he answered and said, er aber antwortete und sprach, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. So what should I do to have eternal life? Also was soll ich tun, muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Let's start with the law. Beginnen wir mit dem Gesetz. What does the law say? Was sagt das Gesetz? Love God with all your heart, soul, mind and strength and your neighbor as yourself. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. How does that make you feel? Wie fühlst du dich jetzt? Pretty lost. Bist du ziemlich verloren? It should make you feel pretty lost. Es sollte das in dir bewirken, dass du dich verloren fühlst. And it should direct you to the only one who can enable you to love God with all your heart, soul, mind and strength. Orientierungslos. Und es soll dich dazu bringen, dass du dich an den wendest, der dich dazu befähigen kann, den Herrn mit deinem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand zu lieben. And that's Jesus Christ. Und das ist Jesus Christus. Only Christ can enable us to love our neighbor as ourselves. Nur Christus kann uns befähigen, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Because Christ loves us. Weil Christus uns liebt, then we see value in ourselves, dann sehen wir unseren eigenen Wert. And then we can love our neighbor as ourselves. Und dann können wir unseren Nächsten so lieben wie uns selbst. But this has been the golden rule throughout the ages. Aber das war in den ganzen Zeitaltern die goldene Regel. And the fact that people have come to despair, und die Tatsache, dass Menschen in Verzweiflung gelangten, in their ability to love God with all their heart, soul, mind and strength, in ihrer Fähigkeit, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben. But thank God that God looks at the heart. Aber Gott sei Dank schaut Gott aufs Herz. The desire, der Wunsch, to love God like that, Gott so zu lieben, is what God looks at. Danach hält Gott Ausschau. Not the ability to. Nicht die Fähigkeit, es zu tun. Verse 28. Vers 28. And he said to him, er aber sprach zu ihm, you have answered correctly. Du hast recht geantwortet. Do this and live. Tu dies und du wirst leben. Now the man should have said, jetzt hätte der Mann sagen sollen, but how? Aber wie? That would have been the right answer. Das wäre die richtige Antwort gewesen. But he says in verse 29, in Vers 29 sagt er aber, but wishing to justify himself, he said to Jesus, indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, and who is my neighbor? Und wer ist mein Nächster? And with the situation in Southeast Asia, und mit in dieser Situation mit Südostasien, I'm sure that somehow the natural man wants to justify in his heart, bin ich mir sicher, dass der natürliche Mensch in seinem Herzen sich rechtfertigen möchte, how he can do nothing, das rechtfertigen möchte, dass er nichts tun kann, and yet sleep at night, und doch mit ruhigem Gewissen schlafen kann. These kind of situations, solche Situationen, are where we need to be asking what we can do. In denen müssen wir fragen, was können wir tun? We want to organize a. We're planning to organize a relief fund in our church. Wir haben vor, einen Hilfsfonds zu gründen in der Gemeinde. And I'm believing that we can raise a lot of money. Und ich glaube, dass wir sehr viel Geld zusammentreiben können. Miraculously. Durch ein Wunder. Because this is the heart of God. Weil das ist das Herz Gottes. And I believe that God is testing our church through this. Und ich glaube, dass Gott unsere Gemeinde dadurch testet. God will measure to us in the way we've been measured. Gott wird uns messen in dem Maß, in dem wir messen. Right. God will measure to us in the way we have measured. Gott wird uns messen genauso wie wir gemessen haben. And God will remember us when we have a need the way we remembered others when they were in need. Und Gott wird sich an uns erinnern, so wie wir uns auch an andere erinnert haben, als sie in Not waren. I would like to be praying with all of us. Ich möchte gern mit uns allen beten. That we can make the difference in some church's life or community there. Dass wir einen Unterschied machen können in einer Gemeinschaft oder Gemeinde dort. We can't do a lot. Wir können nicht viel tun. But we can do a lot for somebody. Aber wir können viel tun für jemanden. Somebody was walking across the beach. Jemand, der über den Strand ging. And all of these little crabs, or I think they were little crabs. Also jemand ging einmal an einem Strand entlang und da waren ganz viele Krabben, die an Land gespült wurden. And for some reason they couldn't make it back. Und aus irgendeinem Grund konnten die nicht zurückfinden ins Wasser. Thousands and thousands of them. Tausende waren das. And two men were walking. Und zwei Männer sind da entlang gegangen. And this one man went down and picked up this little crab and took it to the water and threw it in. Und der eine nahm eine Krabbe und ging zum Wasser und schmiss sie hinein. And the other man said, und der andere Mann sagte, what'd you do that for? Warum hast du das jetzt gemacht? Do you think that will make a difference? Glaubst du, das macht einen Unterschied? And the man said, it made a difference for that crab. Und der Mann sagte, na, für die Krabbe hat es schon einen Unterschied gemacht. And you know, we can't save the world. Wir können die Welt nicht retten. But we can bring Christ into somebody's world. Aber wir können Christus in jemandes Welt bringen. And I'm so blessed by so many who have been communicating their ideas to try to help people there. Und ich bin so gesegnet über alle Ideen, die kamen, wie wir Leuten dort helfen können. People who have had ideas to raise money. Ideen, wie man Geld zusammentreiben kann. I have the idea of going there. Ich habe die Idee, dorthin zu gehen. With a construction crew. Mit einem Bauarbeiterteam. If that's possible. Wenn das möglich ist. And somehow helping someone. und irgendwie irgendjemandem helfen. Maybe some local church that was destroyed. Vielleicht einer lokalen dortigen Gemeinde, die zerstört wurde. Whose houses were destroyed. Deren Häuser zerstört wurden. Maybe taking four guys. Vielleicht mit vier Burschen. Maybe 30 guys. Vielleicht 30. And making a difference. Und einen Unterschied machen. And not asking the question why. Und nicht die Frage stellen, warum. And being distracted from this opportunity. Abgelenkt zu sein von dieser Gelegenheit, to express God's love into a situation, Gottes Liebe in die Situation hinein auszudrücken, but asking a question, what can we do and how can we do it? Sondern die Frage zu stellen, was können wir tun und wie können wir es tun? Now he says here, Vers 29, the man said, but wishing to justify himself, he said to Jesus, and who is my neighbor? Indem er sich aber selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? And Jesus replied and said, Jesus aber nahm das Wort und sprach, a certain man was going down from Jerusalem to Jericho. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. And he fell among robbers. Hinab und fiel unter Räuber, and they stripped him and beat him, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten, and went off leaving him half dead, und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. You know, we could say that a tsunami came. Wir könnten sagen, der Tsunami kam and left a region of the world half dead, und hat eine Region der Welt halbtot zurückgelassen. And by chance, a certain priest was going down on that road. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab. And when he saw him, he passed by on the other side. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. This is the Lord speaking here. Hier spricht der Herr. And likewise a Levite also, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Religion can easily identify a problem. Religion kann ein Problem sehr leicht identifizieren. But not so easily come up with a solution. Aber kann nicht so leicht mit einer Lösung eine Lösung finden. And this may be what the Lord is trying to say here. Vielleicht ist es das, was der Herr hier sagen möchte. That people who live under the law, dass Menschen, die unter dem Gesetz leben, and not by the grace of God, und nicht durch die Gnade Gottes, don't have a capacity in their heart to help people. In ihrem Herzen keine Kapazität haben, Menschen zu helfen. We find this later in the Gospel of Luke, chapter 18. Wir finden das später im Lukas-Evangelium 18, where Jesus said in verse 9, wo Jesus in Vers 9 sagt, he was speaking of certain people. Er sprach who trusted in themselves that they were righteous, von bestimmten Leuten, die auf ihre Selbstgerechtigkeit vertrauten, and despised others, und andere verachteten. It would be such a sad thing, das wäre so traurig, to be a person who lives with that kind of an attitude in their heart, eine Person zu sein, die mit so einer Herzenseinstellung lebt, that rather than asking what we can do, dass nicht gefragt wird, was können wir tun, they would pass by the situation in their heart, sondern in ihrem Herzen gehen sie an der Situation vorbei and justify it away, und wollen das wegrechtfertigen, even in the name of God, und das sogar im Namen Gottes. Vers 34. But a certain Samaritan who was on a journey came upon him. 33. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. And when he saw him, he felt compassion. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Now, I don't, you have the word innerlich bewegt, right? Compassion is there. Mitgefühl. Yeah. It means a feeling of sorrow. Das bedeutet ein Gefühl der Sorge. For another who is stricken. Für einen anderen, der einen Schlag erlitten hat. Accompanied by a strong feeling to help them. Begleitet von einem starken Gefühl zu helfen. Or a desire to help them. Oder Wunsch zu helfen. And this man felt compassion. Und dieser Mann hatte Mitgefühl. Now all of us being created in the image of God. Wir alle sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Feel compassion. Und wir fühlen Mitgefühl. But for some reason we want to justify away compassion. Aber aus irgendeinem Grunde wollen wir das Mitgefühl wegrechtfertigen. And so oftentimes people who are not religious, und so oft sind Leute, die nicht religiös sind, have no problem with being compassionate. So dass sie kein Problem haben, Mitgefühl zu zeigen. They throw themselves into these situations. Sie werfen sich in diese Situationen hinein. While people who profess to know God, während Leute, die bekennen, dass sie Gott kennen, justify stepping back. Es rechtfertigen, dass sie sich distanzieren. It doesn't mean that a person who expresses compassion, das bedeutet jetzt nicht, dass jemand, der Mitgefühl ausdrückt, necessarily fears God, Gott fürchtet. But it does mean that they are living, at least naturally speaking, in the image of God. Aber es bedeutet, dass sie jetzt natürlich gesagt im Ebenbild Gottes leben. To help someone else. Jemandem anderen zu helfen. And it would be the saddest thing in the world. Und das Traurigste auf der Welt wäre, when people who profess God, wenn Menschen, die bekennen, dass sie Gott kennen, are the very people who find the easiest reason to justify stepping back. Diejenigen sind, die den einfachsten Grund finden, sich davon zu distanzieren. But this Samaritan felt compassion. Aber dieser Samariter hatte Mitgefühl und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am nächsten Tag nahm er 2 Denarii. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus. Days wage, das ist ein Tageslohn, 2 Tageslöhne. And gave them to the innkeeper and said, und gab sie dem Wirt und sprach, take care of him, trage Sorge für ihn. And whatever more you spend when I return, I will repay you. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the robber's hands? Was meinst du, wer von diesen 3 der nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? And he said, er aber sprach, the one who showed mercy toward him. Der die Barmherzigkeit an ihm übte. And Jesus said to him, Jesus aber sprach zu ihm, go and do the same. Geh hin und handle du ebenso. Do the same. Handle ebenso. And for us who are believers in Christ, für uns, die wir an Christus glauben, you know, the sad, these people who walked along and ignored the situation, diejenigen, die vorbeigegangen sind und die Situation ignorierten, they lost far more, sie haben viel mehr verloren, than the person who gave to the situation, als derjenige, der der Situation gegeben, etwas gegeben hat. I think that God is watching the world right now. Ich glaube, dass Gott die Welt gerade beobachtet. And God is watching churches. Und die Gemeinden beobachtet. And watching individuals. Und jeden Einzelnen beobachtet. For those who have not had an opportunity to see this on TV, diejenigen von euch, die nicht die Gelegenheit hatten, das am Fernsehen zu sehen, or the pictures on the internet, oder Bilder im Internet, the devastation is just unbelievable. Die Verwüstung ist unglaublich. And the count now is over 80,000 people dead. Die Zahl ist jetzt, die Zahl der Toten ist über 80,000 gestiegen. And these are the ones that are confirmed. Das sind die, die bestätigt wurden. Over 80,000 confirmed über dead. 80,000 bestätigt tot. These are not counting the ones that are just missing. Das zählt noch nicht die, darunter sind noch nicht die gezählt, die vermisst werden. We want to be praying. Wir wollen beten about what we can do. Da, über das, was wir tun können. This is an opportunity we may never have again. Das ist eine einmalige Gelegenheit, to express the love of God, die Liebe Gottes auszudrücken, to a region of the world, in einer Region in der Welt, that has experienced such a crisis, die so durch so eine Krise geht. And also, we want to be realizing, und wir wollen auch erkennen, that the love of God does not is not produced by us, dass die Liebe Gottes nicht von uns produziert wird, but the love of God wants to move through us, sondern dass die Liebe Gottes durch uns etwas bewegen möchte, not just to do something, nicht nur um irgendetwas zu tun, but to do what he would have us to do, sondern das zu tun, was er möchte, not just to do something that is naturally possible, nicht etwas zu tun einfach, was natürlich auch möglich wäre, but to believe him to do something that really needs him. Sondern ihm zu glauben, etwas zu tun, wozu wir ihn brauchen. So that a year from now, damit in einem Jahr we can look back, wir zurückschauen können and we can thank God, und Gott dafür danken können for what he put on our heart, für das, was er uns aufs Herz gelegt hat, to do for people that we've never seen, was wir für Menschen tun sollen, die wir noch nie gesehen haben. And that one day, some of those people might be visiting our church. Und dass eines Tages einiger dieser Menschen unsere Gemeinde besuchen werden and in this pulpit, und in dieser Kanzel stehen, with this microphone, an der Kanzel stehen werden mit diesem Mikro und ihr Zeugnis geben werden about what happened, über das, was passiert ist and how the love of God reached into a community, und wie die Liebe Gottes in eine Region hineingedrungen ist, because of someone who had compassion. Wegen jemandem, der Mitleid hatte, Mitgefühl. I cannot imagine that the love that Jesus would not be stirring our hearts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus nicht in unseren Herzen sich bewegt. Into a supernatural compassion for these people. Und ein übernatürliches Mitgefühl für diese Menschen bewirkt. I can't imagine that. Ich kann mir das nicht vorstellen. What an opportunity. Was für eine Gelegenheit for the churches of the world, für die Gemeinden der Welt, to express the love of God. Die Liebe Gottes auszudrücken. So with that, let's be praying, mit dem lasst uns beten and let's thank the Lord, und lasst uns dem Herrn danken for his compassion, für sein Mitgefühl toward the world, der Welt gegenüber. For surely God knows what it means to suffer. Denn sicherlich, ganz sicher weiß Gott, wie es ist, zu leiden. And Jesus knows what it means to lay his life down. Und Jesus weiß, was es bedeutet, sein Leben niederzulegen. And there's no one more compassionate right now than God. Und niemand ist jetzt im Moment mit mehr Mitgefühl gefüllt als Gott. And remember in Matthew chapter 19, verse 14, und erinnert euch an Matthäus Kapitel 19, Vers 14. Jesus said, "Suffer the little children to come unto me." Jesus sagt, lasst die kleinen Kinder zu mir kommen. For such is the kingdom of heaven. Denn ihnen gehört das Königreich der Himmel. And many children have died. Und viele Kinder sind gestorben. It's so sad. Und das ist so traurig. You see the pictures and you have to weep. Du siehst die Bilder und du musst weinen. Went to bed so heavy last night. Ich war so schwermütig, wie ich ins Bett gegangen bin. It was so sad. Das war so traurig. And yet you know that those children are with God. Und doch weißt du, dass diese Kinder bei Gott sind. And anyone who calls upon the name of the Lord, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, shall be saved. Wird gerettet werden. We don't know how many people. Wir wissen nicht, wie viele Menschen in a moment's notice, in einer Sekunde, in just those seconds before they died, in den Sekunden bevor sie starben, cried out unto the Lord, wie sie dort nach dem Herrn ausgerufen haben. Romans chapter 10 promises, weil Römer Kapitel 10 verheißt, anyone, whosoever calls upon the Lord, jeder, wer auch immer den Namen des Herrn anruft, shall be saved, wird gerettet werden. And I know some people might contest, well, they didn't know the name of Jesus. Und ich weiß, dass manche vielleicht sagen werden, naja, die kannten ja den Namen Jesus nicht. But if you read further in Romans chapter 10, aber wenn du weiterliest in Römer Kapitel 10, until you come to verse 18, bis du zum Vers 18 kommst, and it talks about the voice of creation, da spricht es über die Stimme der Schöpfung, that speaks, die spricht. And this was one of the most beautiful places in all the world. Und der Ort war einer der schönsten Orte der ganzen Welt. And surely the voice of God was speaking. Und ganz sicher hat die Stimme Gottes gesprochen. So with that, let's pray. Lasst uns beten. And ask God to give us wisdom. Und Gott um Weisheit bitten. What we can do. Was wir tun können. Father in heaven. Vater im Himmel. It's a sad day. Es ist ein trauriger Tag. So many people at this moment are in pain. Im Moment sind so viele Menschen in Schmerzen, in their hearts, in ihren Herzen. They've lost their families, sie haben ihre Familien verloren, their children, ihre Kinder, their parents, ihre Eltern. Some have lost everything. Manche haben alles verloren, their whole family, ihre ganze Familie. They're the only survivor. Sie sind der einzige Überlebende. And Lord, we pray tonight, Herr, und wir beten heute Abend, the Holy Spirit would reach down into that region, dass der Heilige Geist in diese Region hineinkommt, you would move, dass du Dinge bewegst through relief workers, durch Hilfsarbeiter, that your love would be poured out, Helfer, dass deine Liebe hinausgegossen wird, as never before to this region of the world, in diese Region der Welt, so wie noch nie zuvor. Lord, you know how to turn a curse into a blessing. Herr, du weißt, du kannst einen Fluch in einen Segen umwandeln. We saw what you did with Calvary. Wir haben gesehen, was du mit Golgatha gemacht hast. And we pray the same for this region. Und wir beten dasselbe für diese Region. And Lord, we pray for our brothers and sisters throughout the world. Und Herr, wir beten für unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. And we know that you're moving in their hearts as you are in ours. Und wir wissen, dass du auch in ihren Herzen dich bewegst, so wie in unseren. Give us wisdom. Gib uns Weisheit. How we can join our hearts together. Wie wir unsere Herzen zusammenschließen können und unsere Hände, um diesen Menschen zu helfen. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.